In der Frist vom 31. März bis 5. April berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionären Tätigkeiten des Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die Nachrichtenagentur Xinhua, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix, die Homepages Huang Jiwang und Xinlang Wang von China, die singapurische Zeitung Straits Times, die britische Zeitung Daily Star, die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Paektusan teilten mit, dass Kim Jong-un den Wettbewerb der Panzerbesatzungen der koreanischen Volksarmee 2017 geleitet hatte. Die Internet-Homepages von Russland, irkutsk-blogspot.ru, der spanischen Sozialideologie-Studiengruppe in Basco und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Kim Jong-un das rekonstruierte koreanische Revolutionsmuseum besichtigt hatte. Die nepalesische Zeitung ARPAN und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Sozialideologie und der Songun-Politik berichteten darüber, dass Kim Jong-un den Test des Bodenstaates des von der Rüstungsakademie entwickelten leistungsstarken Triebwerkes neuer Art begutachtet hatte. In den Massenmedien erschienen seine Fotos.